بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Heute werden wir uns, liebe Geschwister, zwei Hadithe auch anschauen, wie beim letzten Mal, von den Nawawi-Hadithen. Der erste Hadith ist von Abu Huraira, der zweite von Al-Husayn oder Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhu. Der erste Hadith von Abu Huraira, er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Wa qala: Ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'. يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wahrlich, Allah ist gut, tayyib, und er nimmt auch nur Gutes an. Und Allah hat wirklich den Gläubigen dasselbe angeordnet wie auch den Gesandten. O ihr Gesandten, esst vom Guten, mit dem wir euch versorgt haben. Entschuldigung, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und macht Rechtschaffenes. Und er sagte: O die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, womit wir euch versorgt haben. Hiernach erwähnte er jemanden, der sich lange Zeit auf einer Reise befindet, zersauste, unordentliche Haare hat und dessen Haare oder Körper mit Staub bedeckt ist, erhebt seine Hände gen Himmel: O Herr, O Herr, aber was er gegessen hat, ist haram. Was er getrunken hat, ist haram. Was er trägt, ist haram. Und er wurde auch mit haram gespeist. Wie sollte diesen da erhört werden? Dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Und die Botschaft ist klar. Die zentrale Botschaft dieses Hadithes ist, dass mindestens zwei zentrale Sachen, um die vorne wegzunehmen. Erstens: Wenn Allah Azza wa Jal den Gesandten etwas anordnet, dann sind wir prinzipiell damit ebenso angesprochen. Weil wir sind alle Diener Allahs. Wie gesagt, prinzipiell. Im Detail kann es unterschiedlich aussehen. Die zweite zentrale Botschaft dieses Hadithes ist: Es gibt Gründe, warum Allah Azza wa Jal von bestimmten Menschen ihren Dua annimmt und von anderen Menschen ihren Dua nicht annimmt. Dabei hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith Dinge erwähnt, die dazu führen, dass der Dua nicht angenommen wird, und Dinge, die dazu führen, dass der Dua angenommen werden wird. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wahrlich, Allah ist tayyib. Tayyib bedeutet, liebe Geschwister, Tayyib erstmal ist einer der Namen Allahs. Tayyib ist einer der Namen Allahs. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah in diesem Hadith so genannt hat. Zweitens: Tayyib bedeutet oder ist jemand, oder ist Allah also in diesem Fall, jemand, der frei ist von jeder Art von Mangel, von jeder Art von schlechten Eigenschaften. Das ist Tayyib. Übersetzt gut. Aber wir haben gesagt, dass die Namen Allahs, die sind seine Namen, so wie der Prophet sie gesprochen hat. Das heißt, ich kann nicht den Namen übersetzen und sagen, das ist sein Name. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir das letzte Mal gesprochen haben, eine Person, sie heißt meinetwegen Herr Stein. Und da kann ich ihm nicht im Arabischen vorstellen und sagen, das ist der Herr Hajar. Sondern der Mann heißt Stein. Oder was es heißt, White auf Englisch. Da kann ich nicht sagen, der heißt Weiß. Nein, sein Name ist White und der Name bleibt so. Und die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind natürlich so, wie sie vorgegeben sind. Und das Problem beim Übersetzen ist ja auch immer, dass man einen Teil der Bedeutung hinkriegt meistens. Aber dass man die ganze Bedeutung hinkriegt, ist immer ein bisschen problematisch. Wie dem auch sei, ein Name ist ein Name. Und deswegen ist es auch falsch, den Namen Allah zu übersetzen. Auch wenn du derjenigen Ansicht folgst bei den Gelehrten, die sagen, dass Allah zusammengesetzt ist aus Al-Ilah, der Gott. Trotzdem darfst du nicht sagen, wenn Allah vorkommt, sagst du der Gott. Ja? Weil dann, das führt dann so zu so komischen Übersetzungen wie La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer dem Gott. Ja? Das ist keine richtige Übersetzung, weil Allah ist, wie wir hatten gesagt, der Name, der Eigenname Allah subhanahu wa ta'ala. Und manche sagen, das ist sogar der gewaltigste Name. Manche sagen, Ism al-A'zam ist Allah. Allahu a'lam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah ist tayyib, gut, wie wir gesagt haben. Er nimmt nur Gutes an. Und deswegen, wenn man Allah azza wa jalla etwas für ihn etwas hergeben möchte und sich Allah nähern möchte, dann muss die Tat auch gut sein. Es reicht nicht aus, zu sagen, ich meinte es aber gut. Ich dachte aber, das wäre etwas Gutes. Das reicht nicht aus. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Sinn, warum er gekommen ist, ist, damit er uns zeigt, was mag Allah und was mag er nicht. Was liebt Allah, was liebt er nicht. Und wenn du deswegen Allah näher kommen möchtest, dann musst du schauen, was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dir vorgezeichnet und vorgemacht. Ebenso, wenn du etwas ausgeben möchtest für Allah, wenn du Geld hergeben möchtest für Allah, dann muss dieses Geld auch halal gewesen sein. Weil Allah azza wa jalla wird niemals etwas annehmen, was haram ist. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, wenn du Haram-Geld hast und du möchtest dieses Haram-Geld loswerden, dann gibst du das nicht weg, um Allah azza wa jalla Wohlgefallen dadurch zu erlangen. Sondern du gibst es weg, damit du Allahs Zorn abwendest. Oder du gibst es weg, um es loszuwerden. Das steht dir gar nicht zu, dieses Geld. Du hättest es gar nicht nehmen dürfen. Denn Allah azza wa jalla wird auch nicht eine Sadaqa annehmen, die du von Haram hergibst, um Allahs Häuser damit zum Beispiel zu bauen. Ja? Deswegen auch wenn man eine Moschee baut, darf das nur durch Halal Geld geschehen. Ja? Allah azza wa jalla, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, und Allah hat wirklich den gläubigen Menschen dasselbe angeordnet, wie er den Gesandten angeordnet hat. Und dann hat er zwei Ayat aus dem Koran vorgelesen. Die erste ist, Ja ayyuhar Rusul, O ihr Gesandten, Rusul ist der Plural von Rasul, Rasul ist der Gesandte. O ihr Gesandten, Kulu min tayyibati ma razaqnakum, Kulu min tayyibati ma razaqnakum, Ja ayyuhar Rusul, Kulu min tayyibati ma razaqnakum, Washkuru, nee, ist eine andere Eier. Das ist, O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen, womit wir euch versorgt haben, wa'malu salihan, und macht Rechtschaffenes. Und macht Rechtschaffenes. Dann hat er die zweite Eier vorgelesen, weil sie sich genauso ähnlich anhört und prinzipiell nur der angesprochene Person geändert worden ist. Allah sagt in der anderen Eier, O, die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, womit wir euch versorgt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie ich gesagt habe, will uns damit erklären, dass wenn es um das Verzehren von Nahrung und von Trinken und von Besitz geht, dann gilt für uns genau das Gleiche, wie für die Gesandten gilt. Was lernen wir daraus? Wie ich gesagt habe, prinzipiell gilt für uns alle dasselbe. Aber zweitens auch, als wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns anspornen und sagen, wer Halal zu sich nimmt, der ist auf dem Weg der Gesandten. Der ist auf dem Weg der Gesandten und er kann sich diese Gesandten zum Vorbild nehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes hergibt, uns klar gemacht, dass wenn du von Allah azza wa jalla etwas willst, dann gibt es dafür Bedingungen, die du vorher erfüllen musst. Und das ist die richtige Reihenfolge. Du erfüllst etwas, du erfüllst bestimmte Bedingungen und dann bekommst du dann, oder besser gesagt, dann kannst du von Allah erwarten, dass er seine sein Versprechen erfüllt. Aber wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, dann brauchst du nicht erwarten, dass Allah Azzawajal dir das geben wird, für das du die Bedingungen nicht erfüllt hast. Das heißt, was ich damit sagen will, der umgekehrte Fall ist eben falsch. Viele Leute, sie erwarten von Allah Azzawajal erstmal etwas und danach wollen sie ihren Teil dazu beitragen. Das heißt, sie sagen, wenn Allah Azzawajal mir dies und das gibt, dann werde ich das und das machen. Dann werde ich dankbar sein. Wie in Surat Al-A'raf gibt es auch dieses Beispiel eines Mannes und einer Frau, die beide, als die Frau schwanger war, die gesagt haben, لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا, das heißt, wenn du uns ein rechtschaffenes Kind gibst, dann werden wir ganz bestimmt zu den dankbaren Menschen gehören. Allah sagt, als er ihnen beiden dann ein rechtschaffenes Kind gegeben hat, haben sie Schirk gemacht, sinngemäß. Sie sind Schirk begangen. Ja. Und Allah Azzawajal will uns damit sagen, dass der Mensch natürlich sehr oft undankbar ist. Und Allah Azzawajal kann auch geben, ohne dass wir ihn von ihm gebeten haben. Also es wäre eine Katastrophe, wenn Allah Azzawajal uns nur Dinge geben würde, wenn wir ihn bitten. Weil du weißt ja gar nicht, was du alles brauchst. Du weißt ja gar nicht. Deswegen sagst du im Dua, oh Allah, gib mir von, wir sagen öfter im Dua, sagen wir, oh Allah, gib uns von allem Guten. Und gib uns von allem Guten, worum dich auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebeten hat. Und wir suchen Zuflucht bei dir vor allem Schlechten, wovor auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dir Zuflucht gesucht hat. Weil dann haben wir, alhamdulillah, mit einem Dua alles abgehandelt. Weil du weißt ja gar nicht, was du alles brauchst für dein Iman, für dein Islam, für heute und für morgen, für dich und für deine Kinder. Du wirst das alles wissen. Deswegen sind diese allgemeinen Duas sehr schön, weil sie zeigen, dass der Mensch Gottvertrauen hat. Weil er vertraut Allah. Er sagt, oh Allah, ich weiß, du weißt am besten, was gut und schlecht für mich ist. Deswegen bitte ich dich um das Gute und suche Zuflucht vor dir vor dem Schlechten. Und ich überlasse dir die Entscheidung, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Deswegen ist es eine Form von Tawakkul. Im Gegensatz zu der Person, die ganz genau eine bestimmte Sache haben möchte. Ja? Wenn sie natürlich weiß, dass sie gut für sie ist, alhamdulillah, kein Problem. Aber nicht immer weißt du das. Deswegen ist es der Vorteil von diesen allgemeinen Duas, die überliefert sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns in diesem Hadith mitgeteilt, dass es Gründe gibt, warum der Dua erhört wird und warum man nicht erhört wird. Das Bild, das er uns jetzt gemalt hat, diese Situation, die er uns jetzt beschrieben hat, ist die zusammengefasste Situation einer Person, die niemanden hat außer Allah. Das heißt, sie kann sich auch nicht helfen lassen von irgendeiner Person. Sie ist vollkommen nach Allah Azzawajal auf sich alleine gestellt. Im Gegensatz zu einer, also der Prophet hat sie beschrieben, wie eine Person, die ist auf einer langen Reise. Wer geht schon mit ihm auf eine lange Reise? Eine Reise an sich, auf Arabisch, Safar, Reise bedeutet Safar auf Arabisch. Eine Reise auf Arabisch heißt Safar, weil, die Gelehrten sagen, weil dadurch die Eigenschaften eines Menschen offengelegt werden. Weil Asfara bedeutet klar werden, deutlich werden. Und deswegen sagen sie, Safar bedeutet Safar, weil wenn du mit jemandem auf einem Safar bist, dann lernst du ihn wirklich kennen. Dann weißt du, wer das wirklich ist. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass es zu den schwachen Ansichten gehört, zu sagen, dass sobald man die Stadt verlassen hat, auch wenn du nur von einem Dorf zum Nachbardorf gehst, bist du schon auf Reise nach manchen Ansichten von manchen Gelehrten. Ja? Aber solch eine Person, sie ist sprachlich gesehen niemals auf Safar. Weil wenn ich mit dir jetzt von Heilbronn nach Neckarsulm mit dem Auto fahre, in 5 Minuten bin ich da, also da habe ich dich noch lange nicht kennengelernt. Da habe ich noch keine Reisestrapazen mit dir durchgemacht, sodass ich weiß, wer du wirklich bist und wie du dich verhältst, wenn du mal unter Stress bist. oder in einer schwierigen Lage bist, wie du dich verhältst und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, diese Person ist auf einer langen Reise, höchstwahrscheinlich alleine oder mit einer zweiten Person. Und aufgrund dieser langen Reise ist ihr äußerlicher Zustand auch nicht mehr der, der er einmal war, als er zu Hause war. Und zwar seine Haare sind durcheinander. Er hat sich schon tagelang nicht mehr gewaschen, nicht mehr gekämmt. Und, also sie sind zersaust, wie man sagt, unordentlich, durcheinander. Und auch, was dafür spricht, dass er lange nicht mehr gewaschen hat, wie damals, könnt ihr euch vorstellen, die Reise durch die Wüste, da war es nicht so, dass du deinen Wassercontainer dabei hattest. Und das Wasser war damals wertvoller in der Wüste als Gold. Und man hat auch versucht, wenig Wasser zu verwenden für den Wudu und ähnliches, damit man zu trinken hat. Und deswegen, wie ich gesagt habe, war Wasser wertvoller als das Geld, was man bei sich gehabt hat. Und deswegen gehört es auch zu Ni'mah, die Allah Azza wa Jal dem Volk von Saba gegeben hat, als er, wie wir vorletztes Mal, glaube ich, gesprochen haben, dass Allah Azza wa Jal dafür gesorgt hat, dass zwischen dem Süden Jemens und dem Norden, wo sie hingereist sind mit ihren Handelskarawanen, immer wieder Städte gewesen sind. Allah hat dafür gesorgt, dass immer dort wieder Städte sind, sodass sie nach jeder Tagesreise oder mehr oder weniger eine Pause machen konnten unter Dorfbewohnern, unter Stadtbewohnern und sie keine Angst gehabt haben mussten, zu verdursten oder zu verhungern. Diese Person hebt ihre Hände gen Himmel, ihre beiden Hände gen Himmel, das heißt in Richtung Himmel. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla oben ist, deswegen hebt man seine Hände in Richtung Himmel. Und sie sagt, O Herr, O Herr. Die Gelehrten sagen, dass das Heben der Hände im Dua ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist ein zusätzlicher Grund, dass Allah Azza wa Jalla deine Bittgebete erhört. Und ebenso, dass er in dieser Situation ist, in der er auf sich selbst gestellt ist und keinen anderen Menschen hat, der ihm helfen kann. Also, wenn du in so einer Reise bist und du bist in einer Notsituation, da kannst du nur noch zu Allah beten, subhanahu wa ta'ala. Wenn dein Wasser ausgeht oder dein Tier weg ist, oder du die Reise, du nicht mehr weißt, wo du bist verloren in der Wüste, dann hast du niemanden außer Allah azza wa jalla. Wie wird dein Dua dann sein? Dein Dua wird mit Ikhlas pur. Hundertprozentiger Ikhlas. Du hast nur noch eine Möglichkeit. Entweder Allah erhört dir oder das war's. Wie dieser andere Hadith, wo diese Person, die Hadith der Taube, dass Allah sich noch mehr freut, als eine Person, die in der Wüste ihr Hab und Gut mit dem Reittier verliert. Und ihr kennt diesen Hadith. Auf jeden Fall, diese Person, sie hat Ikhlas pur. Im Gegensatz zu einer Person, die in der Stadt ist, und die ist zum Beispiel pleite gegangen. Sie macht Dua. Oh Allah, hilf mir. Oh Allah, hilf mir, meine Schulden zu begleichen. Oh Allah. Und so weiter. Aber im Hinterkopf weiß er, es gibt die Person so und so, zu der er hingehen kann und versucht, von ihrem Geld zu leihen und weiß nicht was. Das sind ja Ursachen, die er in Anspruch nehmen darf. Gesetzlich, nicht Problem. Aber sein Herz ist nicht hundertprozentig mit Allah verbunden. Im Gegensatz zu dieser Person hier. Diese Person macht auch, sie macht Dua. Und Dua, wer ist das? Und sie macht nicht nur irgendein Dua, sondern sie macht Dua und Tawassul durch die Namen Allahs. Und das gehört zu den Gründen, warum Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört. Und ja, Rabb, o Herr, Rabb ist derjenige, der uns erschaffen hat, der uns leitet, der uns versorgt. Das ist ohne dem in diesem Universum nichts geschieht. Allah Azza wa Jal liebt es, dass man ihn mit dem Namen Rabb anspricht. Warum? Weil er hat uns das im Koran auch so beigebracht. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wer hat uns diesen Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal hat uns beigebracht, wie wir ihn anzubeten haben. Unser Herr, zieh uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir etwas vergessen haben oder wenn wir einen Fehler gemacht haben aus Versehen. Und in der anderen Ayah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Unser Herr, lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast. Ja? Die besten Duas sind welchen? Diejenigen, die Allah uns beigebracht hat. und danach diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Was gibt es denn besseres als das? Allah hat nicht nur Allah hat uns sogar beigebracht, wie wir ihn anrufen sollen, subhanahu wa ta'ala. Zu sagen, oh Herr, weist auf den Ikhlas hin, dieser Person, auf den Tawhid, und dass sie daran glaubt, dass Allah diese Eigenschaften besitzt. Das heißt, sie hat alles gemacht, was eine Person machen kann, um Allah azawajal dazu zu bringen, dass er ihm den Dua erhört, wenn man das so ausdrücken darf überhaupt. Nur er hat eben bestimmte Dinge gemacht, die ihn davon abhalten, diesen Dua zu erhören. Und das sind die drei Dinge, die der Prophet erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam. Einmal hat er Verbotenes gegessen. Verbotenes zu essen ist nicht nur eine Sünde an sich, Haram an sich, weil Allah gesagt hat, dass wir Gutes essen sollen, wie die Ayah vorher gesagt hat. Und jede Anordnung, das lernen wir auch aus diesem Hadith, wenn Allah das anordnet, das heißt den Imperativ benutzt, die Befehlsform benutzt, dann prinzipiell muss man sich daran halten. Das heißt, wenn ich zu dir sage, mach das und das, und das so ausdrücke, das heißt, benutze die Befehlsform, dann verstehst du prinzipiell darunter, dass ich möchte, dass du das machst. Und wenn du es nicht machst, dann bin ich enttäuscht oder sauer. Das gilt natürlich, wenn ich auch irgendwas über dich zu sagen habe, wenn ich über dich zu bestimmen habe. Wenn natürlich ein Kind zu seinem Vater sagt, Papa, kauf mir das und das, als Imperativ, als Befehlsform, dann ist es eine Bitte. Weil wenn ein Kleiner etwas zu einem Großen sagt, dann ist es eine Bitte. Aber wenn ein Großer etwas zum Kleinen sagt, als Befehlsform, dann ist es ein Befehl. Ja? Und hier ist Allah, der uns allen befiehlt. Was anderes. So. Das ist prinzipiell der Fall. Aber manchmal kann es auch sein, dass es eine Empfehlung ist. Wir würden das als Menschen ausdrücken und sagen, mach doch lieber das. Na, wir bringen ein Wort rein, das den Eindruck erweckt, dass man das nicht als Pflicht auferlegt, sondern dass man das als Empfehlung meint. Ebenso die Anordnungen Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam, manchmal sind sie keine Pflicht, manchmal sind sie eine Empfehlung. Ja? Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist, O Gesandter Allahs, wie sollen wir denn den Friedensgruß über dich aussprechen im Gebet? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sprecht Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Ausdruck jetzt sprecht oder sagt, nachdem er gefragt worden ist, was sollen wir denn sagen? Oder wie sollen wir es ausdrücken? Da kannst du jetzt nicht sagen, dass das eine Pflicht ist und dass es verbindlich ist, sondern es ist eine Empfehlung. Wie soll das denn sonst sagen? Er sagt zu dir, sag das und das. Was soll ich sagen? Sag das und das. Das war's. Ja? Deswegen nicht jede Anordnung ist Pflicht, aber prinzipiell, die meisten Gelehrten über die Grundlagen des Fiqh, die sagen, dass ein Befehl prinzipiell verpflichtend ist. Und das lernen wir auch hier. Allah sagte, esst von den guten Dingen, womit wir euch versorgt haben. Und deswegen wissen wir, dass wenn man das nicht macht, ist es Haram. Das dürfen wir so sagen. Auch wenn wir keinen Hadith haben, der sagt, zum Beispiel, etwas Verbotenes zu essen oder etwas nicht Gutes zu essen, ist Haram. Brauchen wir nicht. Weil prinzipiell, wenn Allah das anordnet, hat man sich daran zu halten. Wenn man natürlich über das verbotene Essen und Trinken spricht, dann wird uns der Hadith danach weiterhelfen. Aber wir lernen daraus, dass wenn wir wissen, dass etwas Haram ist, hat man sich davon weit zu entfernen. Weil, wie ich vorhin, wollte ich den Satz zu Ende bringen, das Verbotene hat nicht nur als Konsequenz, dass du von Allah azawajal zur Rechenschaft gezogen wirst, sondern ihr seht, das Verbotene hat schon in diesem Leben eine Konsequenz. Und zwar in diesem Leben wirst du schon dafür zur Rechenschaft gezogen, bestraft. Wodurch? dass dein Dua nicht erhört wird. Und das ist eine Strafe genug. Das ist eine Strafe genug, wenn du bittest und du bittest und du bittest und du hast ein Problem und du willst, dass es gelöst wird, aber dein Dua wird nicht erhört. Warum? Weil du hast die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Und Allah sagt im Koran, wer Allah fürchtet, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Und den versorgt er, von wann er nicht damit gerechnet hat. Seht ihr, die Reihenfolge ist die gleiche wie hier. Erst einmal fürchtest du Allah. Danach bekommst du die Lösung deines Problems. Vorher nicht. Und viele Leute wollen es genau umgekehrt haben. Sie wollen erst die Lösung ihres Problems haben und danach wollen sie Allah fürchten. O Allah, wenn du uns ein rechtschaffenes Kind gibst, dann werden wir dankbar sein. Und ihr seht, Allah macht es manchmal, aber er zeigt uns, dass es der Mensch hat nicht viel davon. Weil der Mensch, wenn er dann das bekommt, was er bekommen wollte, fertig. Dann sagt er sich, Handel, ich habe bekommen, was ich wollte. Warum sollte ich jetzt weitermachen? Und das ist dann ein Nachteil für ihn, weil er denkt, dass Allah da mit ihm zufrieden ist. Und dann macht er weiter, wie er vorher gemacht hat. Aber wenn es umgekehrt ist, er wird erst Recht schaffen und dann bekommt er von Allah Azza wa Jal, dann weiß er, dass er das bekommen hat aufgrund seiner Rechtschaffenheit. Und dann macht er weiter. Insofern ist alles, was Allah angeordnet hat, für uns so am besten. Das gleiche gilt fürs Trinken. Du hast zum Beispiel Most hergestellt, indem du zum Beispiel Datteln einlegst in Wasser, also oder Rosinen oder was auch immer. Und das macht zum Beispiel am Abend, legst du Wasser ein, Rosinen legst du in Wasser ein. Und dann am nächsten Morgen trinkt man diese Flüssigkeit. Das ist, dann nennt man Most, auf Arabisch Nabith. Dieses Getränk ist gut. Also, was heißt gut? Das ist erlaubt. Und hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch getrunken. Nur, du darfst nicht zu lange warten. Weil wenn du zu lange wartest, dann beginnt der Gärungsprozess. Und irgendwann mal wird das zu Alkohol. Oder Wein, besser gesagt. Und deswegen, wenn du dir nicht mehr sicher bist, weglassen. Wenn du dir nicht sicher bist, weglassen. Aber dieser Hadith, der wird uns, das ist der nächste Hadith, der eine gute Rolle spielt. Deswegen machen wir weiter. Das heißt, das Trinken und das Essen und auch das, was man trägt. Ein Muslim, es gibt bestimmte Kleidung, die ein Mann nicht tragen darf. Fertig. Ein Mann darf bestimmte Dinge nicht anlegen. Wie zum Beispiel Seide. Seide darf ein Mann nicht tragen. Das heißt, konkretes Beispiel, wir alle, ist wohl selten, aber es gibt so Anzüge. Es gibt Anzüge, die teilweise Seide beinhalten. Und Seide ist verboten bis auf eine Breite von 4 Fingern. So. Sagen die Gelehrten, das alles. Das heißt, wenn du Seide hast, in ganz geringem Maße, die, wenn du sie zusammenfügen würdest, ja, die macht nur diese Handbreite aus oder diese 4 Fingerbreite aus, dann wäre das erlaubt. Das heißt, es gibt ein Minimum. Wie zum Beispiel, wenn jetzt, meinetwegen, du hast eine Baumwollkleidung an und ein Emblem oder ähnliches ist auf Seide. Das wäre kein Problem. Weil das ist ganz wenig und ganz gering. Aber wenn es viel ist, ist es verboten. Und nur für die Frauen erlaubt. Sei es nicht für Frauen, kommt er da. Oder ein Mann, wenn er Kleidung trägt, die durch Safran gefärbt sind. Es gibt eine orange Farbe. Man sagt gelb-rot. Gelb-rot ist orange. Ja. Oder Gold als Mann. Auch absolut verboten. Der Prophet hat angedroht, eine Person, die Gold trägt als Mann, dass dieses Gold, was er trägt, Yawm al-Qiyamah, in Feuer umgewandelt wird und er das dann angelegt bekommt. Ja. Was immer wieder darauf hinweist, dass der Mensch im Jenseits bestraft wird, entsprechend dem, was er gemacht hat. Derjenige, der keine Zakat, der Gold hatte und hat keine Zakat getan, was mitgemacht mit ihm? Dieses Gold wird genommen, wird in der Hölle erhitzt, wie Allah im Koran gesagt hat, und dann wird er damit gebrandmarkt. Ja? Das heißt, immer das, was du gemacht hast, dementsprechend wirst du im Jenseits davon zu Kosten bekommen. Und ebenso hat man ihm Verbotenes gespeist. Allahu a'lam, ich habe keine Erklärung nicht gefunden, was der Unterschied ist zwischen diesem und vorher, aber könnte bedeuten, dass die Person zu essen bekommen hat von jemand anders, was haram ist, und er hat nicht darauf geachtet. hat einfach alles gegessen, was man ihm gegeben hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie sollte dem erhört werden? Wie sollte dem erhört werden? Aus welchem Grund sollte Allah azzajal ihm den Dua erhören, ihm einen Gefallen tun, wenn er mindestens drei Sachen gemacht hat, die haram sind? Ja? Und das ist die Sache, wenn wir die Bedingungen erfüllen, Allah wird unser Dua erhören. Wenn wir die Bedingungen nicht erfüllen, dann kannst du nicht erwarten, dass Allah erhört. Warum sollte Allah dir erhören? Wenn Allah dir erhören würde, obwohl du die Bedingungen nicht erfüllst, dann wäre das ein Nachteil für dich, wie wir gesagt haben. Wenn Allah dein Dua erhört, obwohl du Tag und Nacht sündigst, dann, ich meine, sind wir ehrlich. Viele von uns, und ich denke, es geht viele von euch auch so, wenn er gesund ist und wenn er demnächst heiratet oder heiratet und er bekommt bald ein Kind und er hat eine Arbeit bekommen und finanziell hat keine Probleme und er betet und er fastet, er denkt, er hat heile Welt, oder? Er denkt, Alhamdulillah, alles in Ordnung. Nur, das kann ja nicht der Maßstab sein. Weil wenn das der Maßstab wäre, zu erkennen, dass Allah mit dir zufrieden ist oder nicht, dann wäre Allah also mit unserem Propheten nicht zufrieden gewesen. Sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Das heißt, es kann nicht der Maßstab sein. Umgekehrt genauso. Nur weil eine Person arm ist und es ihm schlecht geht und er Probleme hat und Schulden hat, das heißt nicht, dass Allah ihn liebt. So und so kann sein. Der Reiche kann sein, Allah ist mit ihm zufrieden. Und der Arme kann sein, Allah ist mit ihm nicht zufrieden. Kann sein, doppelte Strafe. Und der andere doppeltes Glück. In diesseits und in jenseits. Kann sein. Es gibt Sahaba, die waren reich. Was ist also der Maßstab? Der Maßstab, du misst dich an das Sunnah des Propheten. Wie viel setzt du davon um? Wie viel Haram machst du? Und wie viele Pflichten erfüllst du? Dann weißt du, ob du gut bist oder nicht. Allah hat uns viele Maßstäbe gegeben im Koran, woran wir erkennen können, ob wir gut sind. Einer der edelsten und besten Maßstäbe ist das Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Entschuldigung, Allah azza wa jalla sagte im Koran, kennt die Eier, nur diejenigen Menschen bevölkern die Moscheen Allahs, das heißt, es kommen viel dahin und beten viel, die an Allah glauben, an den jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten und niemanden fürchten außer Allah, das sind diejenigen, die zu den rechtgeleiteten Menschen gehören werden. Also diese Maßstäbe hast du. Erkennst du an dir selbst. Bist du jemand, der das Gebet regelmäßig in der Gemeinschaft der Muslime verrichtet? Und wenn du es mal nicht machst, hast du ein Argument oder hast du kein Argument? Man kann ja auch mal wegbleiben aus gutem Grund. Ist ja kein Problem. Wenn man einen guten Grund hat, einen islamisch rechtfertigen Grund. Dann weiß man, dass man zu den rechtschaffenden Menschen gehört. Natürlich, wenn du jetzt Dua machst, auch das dürfen wir nicht vergessen, wenn du jetzt Dua machst und du bekommst nicht genau das, was du wolltest, heißt es dann automatisch, dass du etwas Verbotenes gegessen hast oder getrunken hast oder angezogen hast oder was auch immer oder erworben hast? Nicht unbedingt. Weil wir gesagt haben, dass Allah Azza wa Jalla, wenn er dein Dua erhört, und das muss man sich wirklich bewusst machen, wenn man das nicht bewusst gemacht hat, dann weiß man wirklich, oder wenn man sich das bewusst gemacht hat, dann weiß man, wie wertvoll es ist, wenn Allah Azza wa Jal dir manchmal nicht das gibt, was du eigentlich wolltest. Zum Beispiel Badr, die Schlacht von Badr. Als die Leute mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam losgezogen sind, weil sie wussten, da gibt es eine Karawane, die kommt zu den Leuten von den, also die, und die gehört den Leuten von Quraysh. Und ihr wisst, die Leute von Quraysh, die haben sie rausgeschmissen und alles genommen, was ihnen gehört. Deswegen wollten die Muslime einen Teil dessen, was man ihnen genommen hat, wieder zurücknehmen. Ja, das ist doch ganz normal. Das heißt, wenn du weißt, dass jemand dich beklaut hat, wenn du weißt, die Person so und so hat dich beklaut, der hat von dir, und du weißt es hundertsicher zwischen dir und Allah, ich rede jetzt nicht in weltlichen Gesetzen, ich rede jetzt nur zwischen dir und Allah, du weißt, der so und so hat von dir das und das gestohlen. Und du findest das, was er gestohlen hat, bei ihm wieder. Darfst du es nehmen oder darfst du es nicht nehmen? Religiös gesehen, nicht weltlich. Darf man oder darf man nicht nehmen? Darfst du nehmen, es ist deins. Zwischen dir und Allah, du darfst. Warum betone ich darauf zu unterscheiden zwischen dir und Allah und zwischen weltlichen Sachen? Weil in diesem Leben kann sein, das wird dir nichts bringen. In diesem Leben, wenn du etwas nimmst von einer anderen Person, obwohl du weißt, dass es dir gehört, und du hast keinen Beweis dafür, du hast keine Zeugen dafür, wie soll der Richter urteilen? Wie soll jemand urteilen? Er kann dir nicht glauben, dass du in das Haus einer anderen Person reingegangen bist und was geholt hast, weil es deins war. Dann musst du schon beweisen, dass es deins gewesen ist. Weil sonst würde ja jeder machen, wenn wir keine Beweise brauchen. Der Prophet sagt auch im Hadith, wenn jeder das bekommen würde, was er behauptet, dann würden manche Leute behaupten, der hat den getötet, der hat den getötet und der hat das Geld von dem genommen, damit sie das Geld nachher wieder zurückbekommen. Also es geht nicht. Sondern wer das behaupten muss, ist beweisen. Deswegen sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht in diesem Fall. Soll man das dann nehmen oder soll man es nicht nehmen? Ja? Und das Problem ist halt die Konsequenzen. Wenn du nachher als Dieb giltst, hast du ein Problem. Der Richter kann nur urteilen, was er sieht. Auch unser Prophet, wenn Allah ihn nicht offenbart hat in einer Situation, hat er auch geurteilt gemäß dem, was er gewusst hat. Deswegen sagte er, es kann durchaus sein, dass einer von euch besser reden kann als andere, beredter ist als der andere. Und dann kann es passieren, dass ich ihm das Recht seines Bruders gebe. Wenn das der Fall ist, soll er es aber nicht nehmen. Denn in Wirklichkeit gebe ich ihm einen Teil der Hölle. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst kennt das Verborgene nicht. Und er weiß nur das, was Allah ihm offenbart hat. An dieser Stelle machen wir mit dem Hadith Stopp, weil ich wollte noch etwas mit der Sira machen. Möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Das war die Hadith Nummer 10. Und dann werden wir nächstes Mal inshallah den 11. Hadith machen. Natürlich übrigens, also es bleibt dabei, wenn wir mit den Hadithen fertig sind, also wir sind bald fertig mit den 40 neuen Hadithen, dann, wie heißt es, jetzt schon könnt ihr Vorschläge machen, wenn ihr irgendwas besonders im Auge habt, also das anpeilt, was ihr gerne machen wollt. Manche Brüder haben schon Vorschläge gemacht, aber es wäre schöner, wenn ich wüsste, was die meisten interessiert. Aber natürlich unterscheidet bitte zwischen dem Unterricht freitags und dem Unterricht sonntags. Der Unterricht freitags, das wollen wir so, wie wir jetzt so sind, als lockere Atmosphäre machen. Okay? Ich will nicht diktieren und schreiben und Noten vergeben und weiß nicht was. Ja? Aber der Unterricht sonntags ist was anderes. Deswegen, wenn jemand einen Vorschlag hat, legt euch, was sinnvoll wäre, für uns deutschsprachigen Muslime durchzunehmen und zu lernen. Also zu lernen und zu erfahren, meine ich damit. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.